Lektion 4. Übung N. Beispiel. Und dann bitte noch die Geräte einschalten. Sind schon eingeschaltet. Sind schon eingeschaltet. Sind schon eingeschaltet. Noch ein Beispiel. Und dann bitte noch die Post erledigen. Ist schon erledigt. Ist schon erledigt. Ist schon erledigt. Bitte beginnen Sie. Und dann bitte noch die Geräte einschalten. Sind schon eingeschaltet. Und dann bitte noch die Post erledigen. Ist schon erledigt. Und dann bitte noch die Kollegen verständigen. Sind schon verständigt. Und dann bitte noch eine Palette Papier bestellen. Ist schon bestellt. Und dann bitte noch Getränke kaufen. Sind schon gekauft. Und dann bitte noch die Heizung herunterdrehen. Ist schon heruntergedreht. Danke.